Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss und der Zauberschüler. Gelesen von Philipp Scheppmann. In den sieben Sümpfen. Nahe am Meer, wo der Fluss Mo sich teilt, liegen die sieben Sümpfe der Dracheninsel. Dichte Nebelschwaden ziehen dort über feuchte Gräser. Krumme Bäume mit knorrigen Ästen ragen wie hagere Gestalten aus dem Dunst. Auf einem Pfad, der mitten durch die Sümpfe führt, marschieren drei Freunde. Es sind der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Mathilda und der Fressdrache Oskar. Brrr, ist das gruselig hier, sagt Mathilda. Und hier hast du heute Morgen ein Schwein gesehen? Ja, auf dem Rückweg vom Kräutersammeln, sagt Kokosnuss, als ich die Sümpfe überflogen habe. Es war ein rosa Hausschwein. Kichert Oskar. Ein Sumpfschwein. Auf der Dracheninsel gibt es doch gar keine Hausschweine, sagt Mathilda. Wo das wohl herkommt? Das werden wir herausfinden, sagt Kokosnuss. Mathilda blickt in den Himmel. Bald wird es dunkel. Dann möchte ich aber nicht mehr in den Sümpfen sein. Das ist mir zu gefährlich. Glaubst du etwa an den Spitzmauldrachen? Fragt Kokosnuss. Du nicht? Das ist doch nur eine Geschichte. Hier soll aber einer gesehen worden sein, vor kurzem. Und wenn schon, sagt Kokosnuss. Bis die Nacht hereinbricht, sind wir am Lagerplatz. Hauptsache, sagt Oskar und hält den Picknickkorb in die Höhe, wir vergessen nicht das Abendbrot. Plötzlich bleibt Mathilda stehen. Es hat geraschelt, sagt sie leise. Die drei verharren mucksmäuschenstill. Ich höre nichts, flüstert Kokosnuss. Es hat aber geraschelt, sagt Mathilda. Vielleicht ist es der Spitzmaul, sagt Oskar. Kokosnuss und Mathilda zucken zusammen und blicken sich um. Der Spitzmauldrache aber ist nirgends zu sehen. So setzen sie ihren Weg fort, bis der Pfad plötzlich endet. Vorsicht, hier wird es sumpfig, sagt Mathilda. Eine Weile stapfen sie durch sumpfiges Gelände, bis Kokosnuss anhält. Dort hinten auf der Brücke steht jemand. Mathilda und Oskar kneifen die Augen zusammen. Auf der nahen Brücke erkennen sie die Umrisse einer Gestalt. In diesem Moment flüstert Oskar: Leute, ich sinke ein. Nicht bewegen, sagt Kokosnuss. Sonst sinkst du noch tiefer. Ich bewege mich überhaupt nicht, sagt Oskar. Ich sinke trotzdem. Du übrigens auch, Kokosnuss. Hoch, sagt Kokosnuss. Sogleich flattert er mit den Flügeln, doch, oh weh, der Sumpf hat ihn schon festgepackt. Ich sinke auch, ruft Mathilda verzweifelt. Kokosnuss, du hast bestimmt eine gute Idee, oder? Ich überlege noch. Könntest du ein bisschen schneller überlegen? Fragt Oskar. Ja, also, stammelt Kokosnuss. Jetzt habe ich eine Idee. Und die wäre? Fragen Mathilda und Oskar gleichzeitig. Kokosnuss ruft so laut er kann: Zu Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Hilfe! Rufen nun auch Mathilda und Oskar. Die Gestalt von der Brücke kommt auf sie zu. Vor Angst verstummen die Freunde, bis sie sehen, dass es kein Spitzmauldrache ist, sondern ein Junge. Ein ganz normaler Junge mit einem Rucksack auf dem Rücken. Merkwürdig ist nur, dass er einen spitzen Hut auf dem Kopf trägt und dass er nicht in den Sumpf einsinkt. Friedrich Fidibus. Der Junge steht nur ein paar Schritte entfernt und blickt neugierig auf die einsinkenden Freunde. Würdest du uns hier heraushelfen? Fragt Kokosnuss, dem der Sumpf nun fast bis zum Hals reicht. Das wäre sehr freundlich, sagt Mathilda, der Sumpf auch fast bis zum Hals reicht. Uns steht der Sumpf nämlich fast bis zum Hals, sagt Oskar. Wer seid ihr denn? Fragt der Junge. Das sind Mathilda und Oskar und ich bin Kokosnuss. Und wer bist du? Mein Name ist Friedrich Fidibus. Ich bin Zauberschüler und auf der Suche nach einem verschwundenen Zauberer. Und warum suchst du hier in den Sümpfen? Fragt Mathilda. Unsere Glaskugel zeigt dir die 7 Sümpfe der Dracheninsel. Der Zauberer muss also hier irgendwo sein. Ihr habt ihn nicht zufällig gesehen? Nein, sagt Kokosnuss und ächzt. Denn der Sumpf reicht ihm schon bis zum Kinn. Wir suchen auch jemanden, nämlich ein Schwein. Hast du es vielleicht gesehen? Nicht die Bohne, sagt der Zauberschüler Friedrich. Wenn du uns aus dem Sumpf hilfst, sagt Kokosnuss, dann könnten wir gemeinsam suchen. 8 Augen sehen mehr als 2, sagt Mathilda. 1 mal 2 sind 2 und 4 mal 2 sind 8, sagt Oskar. Der Zauberschüler betrachtet die 3 Freunde, überlegt einen Augenblick, holt einen Zauberstab aus dem Rucksack und spricht: Sumpf, du gierig Erdenschlund, höre meine Zauberkund. Matsche, Pampe, Sause, Braus, spucke deine Beute aus. Ein Blitz zischt aus der Spitze des Stabes. Und wie von einer unsichtbaren Hand werden Kokosnuss, Mathilda und Oskar aus dem Sumpf gezogen. Tolle Sache, sagt Kokosnuss. Den Zauberspruch merke ich mir, sagt Oskar. Der Zauberspruch allein genügt nicht, sagt Friedrich. Du brauchst auch einen Zauberstab und Zauberkräfte. Und woher kennst du die Sprüche? Fragt Mathilda. Der Zauberschüler holt ein großes Buch aus seinem Rucksack. Das Buch der Zaubersprüche. Leider muss ich alle Sprüche auswendig lernen, sagt Friedrich. Und ständig gibt es Prüfungen. Wenn ich eine Prüfung bestanden habe, dann verschwinden die alten Seiten aus dem Buch und neue Seiten kommen hinzu. Dann lernst du ja immer und ewig, sagt Kokosnuss. Jö, sagt Friedrich. Bei uns heißt es, man lernt nie aus. Und warum musst du den Zauberer suchen? Fragt Mathilda. Ich soll ihm einen Brief des Magischen Rates übergeben. Was ist denn der Magische Rat? Fragt Kokosnuss. Er besteht aus den ältesten und weisesten Magierinnen und Magiern, erklärt Friedrich. Jeder Zauberer muss alle 77 Jahre vor den Rat treten und eine Prüfung ablegen. In diesem Moment raschelt es wieder, ganz in ihrer Nähe. Mathilda und Kokosnuss wechseln ängstliche Blicke. Was gibt's? Fragt Friedrich. Och, nichts weiter, sagt Kokosnuss. Es wäre besser, wenn wir die Nacht nicht in den Sümpfen verbringen würden. In den Sümpfen, sagt Oskar, lebt nämlich ein Spitzmauldrache. Das ist aber nur eine Geschichte, sagt Kokosnuss. Ist er gefährlich? Fragt Friedrich. Aber hallo, sagt Oskar. Vor dem zittert jeder, außer natürlich ein Fressdrache, also ich. Jenseits der Sümpfe, sagt Kokosnuss, ist es nicht mehr weit bis zu einem Wäldchen. Dort gibt es einen guten Lagerplatz. Und zu essen gibt es auch, sagt Oskar und zeigt auf den Picknickkorb. Und morgen bei Tagesanbruch, sagt Kokosnuss, kehren wir in die Sümpfe zurück und suchen nach einem Schwein und einem Zauberer. Da muss Friedrich nicht lange überlegen und schließt sich den drei Freunden an. Tomaten auf den Ohren. Bei Einbruch der Dämmerung erreichen die Freunde das Wäldchen jenseits der Sümpfe. Sie entzünden ein Feuer und richten ein Nachtlager her. Friedrich liest in seinem Buch, flüstert dabei vor sich hin und bewegt den Zauberstab in der Luft. Was machst du da? Fragt Mathilda. Ich übe für eine Prüfung, sagt Friedrich. Obst und Gemüse. Wie? Fragt Kokosnuss. Obst und Gemüse, das ist eine schwierige Prüfung, weil es so viele Obst- und Gemüsesorten gibt. Die muss ich für die Prüfung alle aufzählen. Und die Zaubersprüche dazu auch. Und was zaubert man da so? Fragt Oskar. Zum Beispiel Tomatenohren. Wirklich? Fragt Mathilda. Mach mal! Jö, also, dann stell dich mal auf den kleinen Felsen dort. Mathilda klettert auf den Felsen. Friedrich schwingt den Zauberstab und liest aus dem Buch. Tatütata Tomaten, die frischen aus dem Garten, landen nicht im Suppentopf, fliegen an Mathildas Kopf, werden dort zu Ohren, als wären sie angeboren. Schwupps hat Mathilda zwei Tomaten statt zwei Ohren. Wow, ruft Oskar. Ich höre bloß nicht mehr so gut, sagt Mathilda. Logisch, sagt Kokosnuss. Tomaten sind ja auch keine Ohren. Könnte ich wieder meine Ohren bekommen? Fragt Mathilda. Friedrich blättert in dem Zauberbuch. Die Tomaten verschwinden automatisch nach 10 Stunden. Aber du kannst sie ja bestimmt vorher wegzaubern, sagt Mathilda. Nee, das geht nicht, sagt Friedrich. Das war ein 10-Stunden-Zauber. Der hält 10 Stunden. Deshalb heißt er so. 10 Stunden? Ruft Mathilda fassungslos. Aber das dauert die ganze Nacht. Wie soll ich denn mit den Tomaten schlafen? So kann ich gar nicht auf der Seite liegen. Ich schlafe immer auf der Seite. Da hat Mathilda recht, sagt Kokosnuss. Wenn sie auf der Seite liegt, hat sie Matschtomatenohren. Das sieht bestimmt blöd aus, sagt Oskar. Sehr lustig, sagt Mathilda wütend. Tut mir leid, sagt Friedrich, dem die Sache etwas peinlich ist. Kommt nicht wieder vor. Nach dem Essen suchen sich alle einen bequemen Schlafplatz. Mathilda hat ihre Stacheln flach angelegt und liegt auf dem Rücken. Oskar ist wie immer am schnellsten eingeschlafen. Friedrich geht in Gedanken einige Zaubersprüche durch. Auch Kokosnuss ist noch eine Weile wach. Ob sie morgen das Schwein und den Zauberer finden werden? Bevor der kleine Drache einschläft, stutzt er. Riecht es etwa nach Schwein? Merkwürdig. Dann fallen ihm vor Müdigkeit die Augen zu. Ein Dieb in der Nacht. Mein Rucksack ist verschwunden, ruft Friedrich verzweifelt. Die ersten Strahlen der Morgensonne funkeln durch das Wäldchen, als Kokosnuss und Oskar von Friedrichs Ruf geweckt werden. Jemand hat ihn gestohlen. Da war alles drin. Zauberbuch, Flugteppich, Zauberstab, Ersatzzauberstab, Käsebrote. Käsebrote? Ruft Oskar empört. So eine Unverschämtheit. Wer Käsebrote stiehlt, ist ein lausiger Lump. Hier sind Spuren, sagt Kokosnuss. Das sind Schweinespuren, sagt Mathilda, die inzwischen auch aufgewacht ist, obwohl sie immer noch Tomatenohren hat. Das ist bestimmt das Schwein aus den Sümpfen, sagt Kokosnuss und erinnert sich an den Geruch von gestern Abend. Plötzlich kommt ihm ein Gedanke. Friedrich, sagt der kleine Drache, wie heißt denn der Zauberer, den du finden sollst? Ziegenbart. Wieso? Mathilda traut ihren Tomaten nicht. Ziegenbart? Jetzt verstehe ich, sagt Kokosnuss. Dann ist das gar kein normales Schwein in den Sümpfen, sondern der Zauberer Ziegenbart. Mathilda klatscht sich mit der Pfote an die Stirn und ruft: Stimmt! Der Zauberer Holunder hat Ziegenbart doch in ein Schwein verwandelt. Wie? Fragt Friedrich. Bahnhof, Bahnhof, ruft Oskar, der nur Bahnhof versteht. Da erzählen Kokosnuss und Mathilda von ihrem Abenteuer im kleinen Land des großen Zauberers Holunder. Wie der böse Zauberer Ziegenbart den guten Holunder ausgetrickst hat und wie sie Holunder geholfen haben, Ziegenbart zu besiegen. Da war ich ja gar nicht dabei, protestiert Oskar. Zu der Zeit kannten wir uns noch nicht so gut, sagt Kokosnuss. Ich wusste gar nicht, sagt Friedrich, dass Ziegenbart ein böser Zauberer ist. Das hätte mir ja mal einer sagen können. Wenn der Dieb wirklich Ziegenbart ist, sagt Kokosnuss, wie kommt er dann in die sieben Sümpfe? Und was sucht er dort? Mathilda überlegt. Als Schwein ist Ziegenbart doch gar kein Zauberer mehr. Kann er mit deinem Zauberstab und dem Buch überhaupt etwas anfangen? Im Zauberbuch gibt es ein Kapitel, das Rückverwandlung heißt, sagt Friedrich. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Kommt, sagt Kokosnuss. Wir folgen den Spuren. Vielleicht können wir Ziegenbart aufhalten. Wenn es ihm gelingt, seine ursprüngliche Gestalt anzunehmen, wer weiß, was er dann alles anstellt. Die Spuren führen über die Klippen am Meer entlang in Richtung der Sümpfe. Stopp, sagt Kokosnuss, als sie auf eine Abzweigung stoßen. Hört ihr das? Da ist jemand am Strand. Ich höre nichts, sagt Mathilda. Du hast ja auch Tomaten auf den Ohren, sagt Oskar. In diesem Moment macht es plopp und die Tomaten sind verschwunden. Meine Ohren sind wieder da, ruft Mathilda freudig. Doch im selben Moment hält sie sich die Ohren zu, denn vom Strand tönt ein lauter Knall zu ihnen herauf. Der Zauberer Ziegenbart. Zu spät, flüstert Kokosnuss, nachdem sie zum Strand hinabgelaufen sind und sich hinter einem Felsen versteckt haben. Unterhalb des Felsens steigt Rauch auf. Nur 50 Schritte entfernt steht Ziegenbart. Kokosnuss und Mathilda fährt ein Schreck in die Glieder. Der böse Zauberer sieht genauso aus wie damals, bevor er in ein Schwein verwandelt wurde. Von dürrer Gestalt, gehüllt in einen schwarzen Mantel, mit einem breitkrempigen spitzen Hut auf dem Kopf, langen schwarzen Haaren und einem Ziegenbärtchen am Kinn. Ein richtiger Zauberer, flüstert Oskar. Ziegenbart steht auf Friedrichs Flugteppich. Daneben liegt der Rucksack des Zauberschülers. Der Zauberer schwingt den gestohlenen Stab und spricht: Teppich, Teppich, hör gut zu. Trägst mich durch die Luft gleich, du. Der Teppich rührt sich nicht vom Fleck. Wütend schwingt Ziegenbart den Zauberstab erneut und wiederholt seine Worte. Doch der Teppich regt sich nicht. Da kann er lange warten, flüstert Friedrich. Mein Flugteppich ist das neueste Modell mit Wegflugsperre. Um den zum Fliegen zu bringen, braucht er mein Geheimwort. Das findet er nie heraus. Der Zauberschüler zieht einen Brief aus seiner Hosentasche und sagt: Ich hole mir jetzt meine Sachen zurück, übergebe Ziegenbart den Brief und fliege wieder nach Hause. Er atmet tief durch und will gerade zu Ziegenbart hinuntergehen, als Mathilda sagt: Was ist, wenn Ziegenbart dich verzaubert? Zum Beispiel in eine Birne, sagt Oskar. Wir begleiten dich, sagt Kokosnuss. Besser, ihr bleibt im Versteck, sagt Friedrich. Ich bin ein Zauberschüler. Mir wird er schon nichts tun. Ziegenbart blickt überrascht auf, als Friedrich vor ihm steht. Was willst du? Fragt der Zauberer unwirsch. Das sind meine Sachen, sagt Friedrich. Und jetzt gehören sie mir. Friedrich schluckt. Dann hält er den Brief in die Höhe und sagt: Mein Name ist Friedrich Fidibus. Ich bin Zauberschüler im 4. Magimester. Ich soll dir diesen Brief übergeben. Er ist vom Magischen Rat. Ich glaube, du sollst eine Prüfung ablegen. Ich muss keine Prüfung mehr ablegen. Ich weiß schon alles, du Bubi. Und dass du mit diesem kleinen frechen Drachen und diesem Stachelschwein herumziehst, weiß ich auch. Die haben mich damals ganz schön geärgert. Die dachten, ich bleibe ewig in ein Schwein verwandelt. Falsch gedacht. Ich habe den blöden Holunder so lange bequatscht, bis er mich aus seinem Land geworfen hat. Der dachte, dass ich ohne Zauberstab nichts anrichten kann. Wieder falsch gedacht. Wenn der wüsste, was ich in den Sümpfen... Na, das geht dich nichts an. Du verrätst mir jetzt, wie ich diesen Teppich zum Fliegen kriege. Sonst verwandle ich dich in eine Birne. Friedrichs Knie beginnen zu schlottern. Was, wenn Ziegenbart ihn wirklich in eine Birne verwandelt? Das wird er sich nicht trauen. So fasst Friedrich sich ein Herz, verschränkt seine Arme vor der Brust und sagt: Von mir erfährst du nichts. Da ruft Ziegenbart zornig: Ich brauche deinen blöden Teppich gar nicht. Er schwingt den Zauberstab und spricht: Dicker Bauch und dünne Stirne, fortan bist du eine Birne. Ein Blitz zischt aus dem Stab und Friedrich wird augenblicklich in eine Birne verwandelt. Tatsächlich, flüstert Mathilda. Eine Birne. Ungläubig wirft das Stachelschwein ihrem Freund Oskar einen Blick zu. Dieser zuckt mit den Achseln und flüstert: Hab ich doch gesagt. Wütend breitet Kokosnuss seine Flügel aus und will hinabfliegen. Doch Mathilda hält ihn zurück. Kokosnuss, gegen Ziegenbart kannst du nichts ausrichten. Mathilda hat recht. Was kann ein kleiner Feuerdrache schon gegen einen gefährlichen Zauberer tun? Da sehen die Freunde, wie Ziegenbart mit schnellen Schritten den Pfad hinaufsteigt. Die drei ducken sich hinter dem Felsen. Der Zauberer aber beachtet sie gar nicht. Wo will er denn hin? Flüstert Mathilda. Der Weg führt zu den Sümpfen, murmelt Kokosnuss. Merkwürdig. Was will er dort nur? Eine Birne am Strand. Die Birne sieht aus wie eine ganz normale Birne. Nur, dass auf ihrem Stiel ein kleiner Zauberhut sitzt. Armer Friedrich, sagt Mathilda. Ob er wie eine ganz normale Birne schmeckt? Fragt Oskar. Oskar, sagt Mathilda, wie kannst du jetzt ans Essen denken? Kokosnuss öffnet den Rucksack und holt das Buch hervor. Vielleicht gelingt es uns, Friedrich zurückzuverwandeln. Ohne Zauberstab? Fragt Mathilda. Den hat Ziegenbart doch mitgenommen. Kokosnuss grinst und zieht einen Holzstab aus dem Rucksack. Stimmt ja, sagt Mathilda. Der Ersatzzauberstab. Cool, sagt Oskar. Kokosnuss blättert im Buch und murmelt. Friedrich hat doch etwas von Rückverwandlungen erzählt. Ah, hier ist es, ganz hinten. Stornierung, Rückverwandlungszauber. Da steht Anwendung der Hinspruch-Rückspruch-Technik. Aha, wir müssen Ziegenbarts Spruch rückwärts aufsagen. Wie war der Spruch nochmal? Mathilda nimmt Zettel und Stift und notiert. Dicker Bauch und dünne Stirne. Fortan bist du eine Birne. Kokosnuss schwingt den Zauberstab und liest. Birne eine, du bist fortan, Stirne dünne und Bauch dicker. Nichts geschieht. Die Birne ist immer noch eine Birne. Dir fehlen die Zauberkräfte, sagt Mathilda. Darf ich mal? Fragt Oskar. Der Fressdrachenjunge schwingt den Zauberstab und spricht: Birne eine, du bist fortan, Stirne dünne und Bauch dicker. Ein Blitz zischt aus dem Stab. Es gibt einen Knall, Rauch steigt auf und vor ihnen steht Friedrich, gesund und munter. Alle starren Oskar beeindruckt an. Du hast ja Zauberkräfte, sagt Kokosnuss. Gibt es Zauberer in deiner Familie? Fragt Friedrich. Soweit ich weiß nicht. Aber mein Papa kann gut pupsen. Meine Mama regt sich immer auf, aber mein Papa sagt, das sind Zauberpüpse. Oskar, sagt Mathilda, du bist ein merkwürdiger Typ, aber toll merkwürdig. Ihr habt mir aus der Patsche geholfen. Vielen Dank. Ihr seid echte Freunde, sagt Friedrich, nimmt seinen Rucksack und betritt den Flugteppich. Jetzt muss ich Ziegenbart finden und ihm den Brief übergeben, sonst kriege ich Ärger mit dem magischen Rat. Ich begleite dich, sagt Kokosnuss. Wer weiß, was Ziegenbart im Schilde führt. Besser zu zweit als allein. Mathilda und Oskar nicken einander zu und sagen, und besser zu viert als zu zweit. Friedrich, sagt Mathilda, nimmst du uns auf deinem Teppich mit? Friedrich strahlt und sagt, es ist genug Platz. Kokosnuss breitet seine Flügel aus und ist schon in der Luft. Friedrich murmelt leise sein Teppichgeheimwort. Runkelrübe, Suppengrün, Apfelmus und Mandarin. Der Spitzmauldrache. Die Freunde fliegen dicht über dem Boden, um Ziegenbarts Spuren in die Sümpfe zu verfolgen. Lautlos schweben sie über Gräser und Büsche hinweg und zwischen den niedrigen Bäumen und Nebelbänken hindurch, bis sie mitten in den Sümpfen auf eine Lichtung stoßen, an deren Ende sie Ziegenbart erkennen. Sie verstecken sich hinter einem Baum und beobachten den Zauberer. Ziegenbart versucht, einen Felsen beiseite zu schieben. Er ächzt und stöhnt, denn der Felsen bewegt sich nur langsam von der Stelle. Plötzlich tritt hinter Ziegenbart ein großer Schatten aus dem Nebel. Seht mal, flüstert Friedrich. Was ist das? Der Spitzmauldrache, raunt Mathilda. Ach du dickes Ei, flüstert Kokosnuss. Cool, staunt Oskar. Der Drache überragt den Zauberer um mehrere Köpfe. Aus seinem spitzen Maul ragen furchterregende Reißzähne. Seine mächtigen Arme enden in langen, spitzen Klauen. Aus dem Rücken wachsen zwei große Flügel. Der kann fliegen, flüstert Kokosnuss. Als Ziegenbart den Drachen bemerkt, weicht er erschrocken zurück, zieht Friedrichs Zauberstab hervor und ruft: Du machst mir keine Angst. Ich bin ein mächtiger Zauberer und werde dich gleich in eine Birne verwandeln. Der Spitzmauldrache verzieht sein Maul. Brrr, bitte kein Obst, davon bekomme ich Bauchweh. Nun dann, sagt Ziegenbart, verwandle ich dich in eine Maus. Was hältst du davon? grinst der Spitzmaul. Jetzt habe ich aber Angst. Das Grinsen wird dir gleich vergehen, du Sumpfungeheuer, sagt Ziegenbart und hebt drohend den Zauberstab. Ob Kuh, ob Stier, ob Floh, ob Laus, aus Ungetüm wird Nagetier. Der Drache ist von nun ab Maus. Blitzende Sterne zischen aus dem Stab. Doch der Drache wehrt sie mit einer lässigen Klauenbewegung ab. Ziegenbart versucht es erneut. Doch wieder bleiben die Zaubersterne wirkungslos. Blöder Schülerstab, brummt Ziegenbart und wirft Friedrichs Zauberstab wütend in den Sumpf. Was hast du gesagt? Fragt der Spitzmauldrache. Och, nichts, antwortet Ziegenbart und schielt zu dem Felsen hinüber. Hilfst du mir, diesen Felsen beiseite zu schieben? Nö. Unter dem Felsen liegt ein Schatz. Ein Riesenschatz mit Gold, Silber und Juwelen. Interessiert mich nicht, brummt der Drache. Was interessiert dich denn? Ochsenbraten zum Beispiel. Stell dir vor, sagt Ziegenbart schnell, unter dem Felsen liegt auch ein Ochsenbraten. Unter dem Felsen? Genau, sagt Ziegenbart. Zeig mal, sagt der Drache. Und als der Spitzmaul keine Anstalten macht, beim Felsenschieben zu helfen, flucht Ziegenbart leise und drückt und zerrt an dem schweren Gestein, bis darunter eine Spalte zum Vorschein kommt. Blitzschnell zieht der Zauberer einen Stab aus der Spalte. Das hast du wohl nicht erwartet, lacht er hämisch. Ein Zauberstab, und zwar ein richtiger. Im Versteck flüstert Kokosnuss: Das habe ich mir gedacht. Ziegenbart hat ein geheimes Versteck in den Sümpfen. Jetzt wissen wir, was er hier gesucht hat. Ziegenbart schwingt den Stab und spricht: Ob Kuh, ob Stier, ob Floh, ob Laus, aus Ungetüm wird Nagetier. Der Drache ist von nun ab Maus. Aber der Zauber wirkt wieder nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken, wehrt der Spitzmauldrache die Zaubersterne abermals ab. In seinem Versteck flüstert Friedrich: Der Drache ist zauberfest. So jemanden habe ich noch nie gesehen. Da meldet sich Oskar. Gleich frisst der Spitzmaul den Ziegenbart. Mein Papa kriegt auch immer so einen Blick, bevor er einen Ochsen frisst. Das geht aber nicht, sagt Friedrich. In der Not müssen Zauberer zusammenhalten. Eine Birne ist eine Birne, aber ein Zauberer, der gefressen wird, ist hinterher nicht einmal mehr ein Birnenstiel. Das stimmt, sagt Oskar. Obwohl, wenn der Spitzmaul später auf Toilette geht, dann... Das wollen wir nicht so genau wissen, sagt Mathilda. Friedrich will sich gerade aufmachen, als Kokosnuss sagt: Was willst du denn gegen den Spitzmaul unternehmen? Da lässt der Zauberschüler die Schultern hängen und antwortet verzweifelt: Keine Ahnung. Kokosnuss blickt hinüber zu Friedrichs Zauberstab, der nur wenige Schritte entfernt im Sumpf liegt. Der kleine Drache kratzt sich hinterm Ohr und sagt: Ich habe eine Idee. Und dann flüstert er den anderen zu, wie sie den Spitzmauldrachen überlisten können. Kurz darauf schleicht Friedrich hinüber zu seinem Zauberstab, den Ziegenbart so achtlos fortgeworfen hat. Er nimmt ihn an sich, fasst sich ein Herz und geht auf den Spitzmauldrachen zu. Birnenzauber. Hilfe! Schreit Ziegenbart, als der Spitzmaul-Drache ihn an den Füßen packt und in die Höhe hebt. Da bemerkt der Drache einen Jungen mit spitzem Hut, der plötzlich vor ihm steht. Wer bist du denn? Friedrich Philibus, Zauberschüler im 4. Magimester. Aber dich, ruft Ziegenbart, der an der Klaue des Spitzmaul-Drachen baumelt, habe ich doch in eine Birne verwandelt. Da staunst du, sagt Friedrich. Und nun bin ich gekommen, um dich zu retten. Mich retten? Wie willst du das denn anstellen? Der ist zauberfest. Genau, ich bin zauberfest, sagt der Spitzmaul-Drache. Ich werde diese ziegenbärtige Bohnenstange gleich auffressen. Da kannst du gar nichts machen. Bohnenstange? Ruft Ziegenbart. Sag das nochmal, du Vogel! Nenn mich nicht Vogel, du Gurke, sagt der Spitzmaul-Drache, wirft Ziegenbart hoch in die Luft und sperrt sein Maul weit auf, um den Zauberer zu verschlingen. Im selben Moment schwingt Friedrich seinen Zauberstab und murmelt, dicker Bauch und dünne Stirne, fortan bist du eine Birne. Noch bevor Ziegenbart im Maul des Drachen landet, wird er zu einer Birne. Als der Spitzmaul das sieht, klappt er schnell sein Maul zu. Auf keinen Fall will er eine Birne fressen. So fällt Ziegenbart, besser gesagt die Birne, ins weiche Sumpfgras. Mit funkelnden Augen wendet sich der Spitzmauldrache dem Zauberschüler zu. Für diesen Birnenzauber werde ich dich fressen, du unverschämter Lausebub, du! Doch kaum hat der Drache die Worte ausgesprochen, wird auch Friedrich in eine Birne verwandelt. Ungläubig blickt der Spitzmaul auf die beiden Birnen im Sumpfgras. Nur wenige Schritte entfernt schwingt Oskar Friedrichs Ersatzzauberstab und sagt fröhlich, das hat geklappt. Der Spitzmauldrache hält seine Nase in die Luft und schnüffelt. Langsam wendet er den Kopf, genau in Richtung des Verstecks. Er kommt hierher, raunt Kokosnuss. Auweia, flüstert Mathilda. Oskar, flüstert Kokosnuss aufgeregt. Kannst du Mathilda und mich auch in Birnen verzaubern? Kein Problem, sagt Oskar und hält den Zauberstab und den Zettel mit dem Zauberspruch hoch. Aber nur, wenn du versprichst, uns nicht aufzuessen, sagt Mathilda. Gebongt, sagt Oskar. Und lass dich nicht von dem Spitzmaul fressen, sagt Kokosnuss. Spitzmauldrachen fressen doch keine Fressdrachen, sagt Oskar. Er schwingt den Zauberstab, liest zweimal den Birnenspruch und blitz sind aus Kokosnuss und Mathilda zwei Birnen geworden. Eine mit einer Kappe und eine mit kleinen Stacheln. Vorsichtig legt Oskar die beiden Birnen in den Picknickkorb. Was machst du denn da? Hört er plötzlich eine bedrohliche Stimme. Der Spitzmauldrache hat das Versteck entdeckt. Ich sammle Birnen, sagt Oskar. Hier in den Sümpfen? Tja, ich weiß auch nicht. Mein Papa hat gesagt, hier gibt es die besten Birnen der Insel. So, so, brummt der Spitzmauldrache. Ja, und dann hat er noch gesagt, dass die Sumpfbirnen gut zu Ochsenbraten passen. Der Spitzmauldrache spitzt die Ohren. Ochsenbraten? Meine Mama macht den besten Ochsenbraten der Welt. Mit Birnen. Und kann man den Ochsenbraten auch ohne Birnen essen? Klar, sagt Oskar. Mein Papa lässt die Birnen immer weg. Aber dein Papa hat doch gesagt, Birnen passen gut zum Braten. Das schon, aber mein Papa isst die doch nicht. Verstehe ich. Brummt der Spitzmauldrache. Dein Papa scheint in Ordnung zu sein. Da hinten liegen noch zwei Birnen. Eine trägt einen Rucksack. Das macht nichts, sagt Oskar. Die nehme ich beide mit, auch den Rucksack. Man kann nie wissen. Da sind auch noch zwei Stäbchen. Die gehören den Birnen. Die kannst du einfach mit in den Korb tun. Vielleicht kann man die mal gebrauchen, sagt Oskar. Wenn du möchtest, komm doch mit zu mir nach Hause. Heute gibt es Ochsenbraten. Tja, murmelt der Spitzmauldrache verlegen. Wenn es keine Umstände macht. Mein Papa freut sich immer, wenn er nicht alleine essen muss. Weißt du, meine Mama isst nicht so viel. Und ich bin Vegetarier. Du bist Vegetarier? Ich habe eine Allergie gegen Fleisch, sagt Oskar. Da kann man nichts machen. Na dann, brummt der Spitzmauldrache. Und weil er großen Hunger hat und es zu den Fressdrachenbergen recht weit ist, setzt er Oskar samt Picknickkorb auf seinen Rücken und legt den Weg im Flug zurück. Ochsenbraten. Oskars Eltern staunen nicht schlecht, als ihr Sohn auf einem Spitzmauldrachen dahergeflogen kommt. Mama, Papa, ruft Oskar. Ich habe einen Gast zum Essen mitgebracht. Er liebt Ochsenbraten. Neugierig betrachten die Fressdrachen den Spitzmaul. Die Geschichten über Spitzmauldrachen kennt jeder auf der Dracheninsel. Jetzt steht einer leibhaftig vor ihnen. Er ist zwar kleiner als sie selbst, doch soll er über geheimnisvolle Fähigkeiten verfügen. Herzlich willkommen, sagt Oskars Vater Herbert. Zufällig gibt es heute Ochsenbraten, sagt Oskars Mutter Adele. Und wir haben die Birnen dafür mitgebracht, sagt der Spitzmauldrache und zeigt auf Oskars Picknickkorb. Birnen? Fragen Herbert und Adele gleichzeitig. Oh, sagt Oskar, da fällt mir ein, ich bin mit Kokosnuss und Mathilda verabredet. Tut mir leid, Herr Spitzmaul, ich muss los. Guten Appetit. Aber die Birnen, sagt der Spitzmauldrache. Doch Oskar ist schon mit dem Picknickkorb um die Ecke verschwunden. Kommen Sie, Herr Spitzmaul, sagt Herbert. Unser Ochsenbraten schmeckt auch ohne Birnen. Aber wenn Sie gerne Birnen essen, dann rufe ich Oskar zurück und wir machen Ihnen einen schönen Birnensalat. Och, das ist gar nicht nötig, sagt der Spitzmauldrache. Die Birnen sind gar nicht so wichtig. Oskar klettert mit dem Korb in das Baumhaus, das er mit Mathilda und Kokosnuss in den letzten Ferien gebaut hat. Vorsichtig stellt er die vier Birnen auf den Boden, holt einen der Zauberstäbe hervor und spricht dreimal hintereinander. Birne eine, du bist fortan, Stirne dünne und Bauch dicker. Kokosnuss, Mathilda und Friedrich verwandeln sich in ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Eine Birne lässt Oskar so, wie sie ist. Auf ihrem Stiel sitzt ein spitzer, schwarzer Hut. Puh, sagt Mathilda, bin ich froh, dass ich nicht als Birne auf die Welt gekommen bin. Danke, Oskar, sagt Kokosnuss, der sehr erleichtert ist, dass er keine Birne mehr ist. Du hast wirklich das Zeug zu einem Zauberer, sagt Friedrich. Ich bin aber lieber ein Fressdrache, sagt Oskar. So viele Sprüche könnte ich niemals auswendig lernen. Da bemerken sie, dass die verbliebene Birne ein klein wenig hin und her wackelt. Aha, sagt Kokosnuss. Herr Ziegenbart möchte auch wieder zurückverwandelt werden. Friedrich aber zieht seinen Flugteppich aus dem Rucksack, legt die Ziegenbartbirne darauf und sagt, der bleibt jetzt erst einmal eine Birne. Mal sehen, was der magische Rat meint. Der Zauberschüler murmelt, Runkelrübe, Suppengrün, Apfelmus und Mandarin, schwingt den Stab und spricht, Teppich, nun fliege, bring mich nach Haus. Ob Wahrheit, ob Lüge, die Geschichte ist aus.